spricht das Vaterland, es ruft auch dich zur Pflicht. Es heißt an Tapfer jetzt zu schützen, wenn Licht ins Dunkel bricht. Und mit jedem Schritt so schreiten wir durch der Väter hellen Staube. Und bei jedem Schritt kommt uns zu Sinn der Väter Kraft und Glaube. Lebe wohl, mein treues Weib, und du Säugling in der Wiege. Ich kann nicht länger bei euch verbleiben, es geht nur sterben oder siegen. Meinen Leib, den halte ich tapfer hin, es brechen Kugeln und Granaten. All jene sei gesagt, keine Gnade, die unsere Heimat verkauft, verraten. Vorstellung, wie es steht ein Feind. Kräftig gebündelt geht es gegen den Feind. Auf Kameraden zu den Waffen, was die Hände blindlings werfen. Rorschel auf, wir stehen in Reih und Glied. Der Tag der Lande, ist nun da. Nun stehst du auf der Maria. Ein donnerndes Heil mit uns ist der Sieg. Wir führen Krieg. Mein Sohn möchte ich noch küssen, noch einmal vor dem Krieg. Ich werde sterben müssen, mein Tod bringt dir den Sieg. Und wo wir sterben liegen, da darf kein Feind mehr stehen. Wir sterben und wir siegen, als wär's einer gegen zehn. Fahnen glüht das junge Morgenrot. Ich bleib und sterbe für den Heldentod. Auf Kameraden zu den Waffen, was die Hände blindlings raffen. Rorschel auf, wir stehen in Reih und Glied. Der Tag der Lande, ist nun da. Nun stehst du auf der Maria. Ein donnerndes Heil mit uns ist der Sieg. Wir führen Krieg, wer besser weiß zu sterben. Du Feind, den nennen wir, der Ruhm gehört den Erben. Es kämpft und stirbt kein Volk wie wir. Auf nie ehrlich, lebt in unseren Erben fort. Sie lebt, gedeiht und leitet uns. Deutsch ist mehr als nur ein Wort. Es brennt in uns der Tatendrang, dieses Erbe zu bewahren. Dafür ziehen wir hinaus ins Gefecht, dass es besteht, noch in tausenden von Jahren. Vorstellung, wie es steht ein Feind. Kräfte gebündelt geht es gegen den Feind. Auf Kameraden zu den Waffen, was die Hände blindlings raffen. Rorschel auf, wir stehen in Reih und Glied. Auf Kameraden zu den Waffen, was die Hände blindlings raffen. Rorschel auf, wir stehen in Reih und Glied. Der Tag der Lande, ist nun da. Nun stehst du auf der Maria. Ein donnerndes Heil mit uns ist der Sieg. Wir führen Krieg. Wir führen Krieg. Wir führen Krieg.